Weil wenn ich ihn kriegen könnte, müsste ich dich wohl vor einen Bus stoßen. Doug und Carol beschließen jeweils, eine Person auszuwählen, bei der der Partner das Feld räumen müsste, sollte sich die Chance zu einer kleinen Liaison ergeben. Carol nimmt Mel Gibson und meint: Mit Mel kann man nichts falsch machen. Natürlich entscheidet sich unsere kleine Psychopathin instinktiv für den Mann, der bald darauf geblacklistet wurde. Doug hat von seiner Frau bereits ein wenig psychologische Kriegsführung erlernt und erwählt anstatt eines unerreichbaren Stars geschickt ihre Nagelpflegerin. Chapeau! Arthur lädt sich selbst zum Kuschelvideoabend des Liebespaars ein und versüßt den beiden den Film mit seinen humoristischen Kommentaren. Das FBI warnt, das Programm auf dieser Kassette... Doug klingt sich genervt aus, sieht sich stattdessen die Sterne an und träumt davon, Arthur vorübergehend in die Botanik zu schießen. Wie groß die Erde und der Himmel sind. Warum musste er bei uns landen? Und seine Frau ein ganzes Wochenende durch die Wohnung zu vögeln. Ich frage mich, mit welcher Kondition er das durchziehen möchte. Selbstredend würde er gerne in der Küche beginnen und auf der Couch in einem 7-jährigen Schlaf enden. Leider will niemand den Miesepeter aufnehmen. Verdankt dir jemand sein Leben? Nein. Bis sich schließlich Danny aufopfert. In ihrer Euphorie beginnen Doug und Carrie zu feiern, wobei sich unser Held überfrisst und sich die holde Maid ihre Frisur ruinieren lässt. Bevor sie endlich die Kiste rappeln lassen können, hetzt Arthur geschickt Danny auf seinen Cousin, der nun erfährt, dass Doug seine Kindheit ruiniert hat. Arthur kehrt gerade noch rechtzeitig vor dem Matratzensport zurück und alles war umsonst. Was wollt ihr machen, hm? Nur Sex in der Küche. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.